Zeit. Halt alle Wunden, doch tiefe Namen gehen niemals verschwunden. Und wer behauptet das Gegenteil, dann hört mal zu. Die Kranken sich von damals aus, der Sandkasten zeigt, daneben stand ein Baum geritzt, dass das für ewig bleibt. Unzertrennlich zusammen aufgewachsen haben sie alles geteilt, doch das Schicksal schlug in ihre Herzen einen tiefen Spalt. Man hört die Schrei in jener Nacht, als er aus einem Traum aufwacht. Schweißgebadet laufen Tränen durch sein Gesicht, auf seinen Arm steh ich ganz tief in roter Schrift. Ich kann nicht mehr, bitte hol auch mich. Nur noch ein letztes Mal, bitte atme nochmal, komm wieder zurück zu mir. Das war sein Wunsch vor ihrem Grab, doch niemand sah seine Qual, dass er an diesem Leid zerbrach. Er ist verzweifelt und kommt nicht klar mit dem, was geschah am jenen Tag. Ein Blick zurück zeigt, was geschah am jenen Tag. Sie liefen durch den Park, weil es die Abkürzung zu ihr nach Hause war. Da standen vier Jungs bewaffnet mit Messer, den man sofort das Schlechte in ihren Augen sah. Er wollte sie beschützen und ging drauf los. Sie war verzweifelt und ging dazwischen, um zu schlichten. Er lag am Boden voll Blut und musste mit ansehen, wie sie ihr die Kehle geschnitten. Im Krankenhaus kommt er wieder zu sich, weil er im Koma lag. Schlechte Nachricht vom Oberarzt für seine Freundin, war es zu spät. Die Bluten war zu stark und sie viel zu schwach. Nur noch ein letztes Mal, bitte atme nochmal, komm wieder zurück zu mir. Das war sein Wunsch vor ihrem Grab, doch niemand sah seine Qual, dass er an diesem Leid zerbrach. Er ist verzweifelt und kommt nicht klar mit dem, was geschah am jenen Tag. Ohne sie will er nicht mehr leben und schluckt Tabletten, sein Ende ist nah. Er geht durchs Licht, sie gibt ihm die Hand, wieder vereint, forever in love.